Rom als Urheberin der Fälschungsaktion. Überleitung. Die historische Quellenforschung war bis heute eine höchst wunderliche Geheimwissenschaft. Nicht nur dem tumben Laien wurde der Einblick in ihr Getriebewerk verwehrt mit der klassischen Warnung: Untersuchungen über Quellenforschungen sind keine Lektüre für den gebildeten Laien. Nein, was sich schlimmer ausnimmt: der gesunde Menschenverstand musste es sich gefallen lassen, dass ihm von den Quellenforschern der Stuhl vor die Tür gesetzt wurde. Dafür wurde der Nonsens auf den Thron der Methode erhoben, und heute ist denn auch das wissenschaftliche Gemüt der Quellenkritiker schon so verhärtet, dass sie unbedenklich zu proklamieren vermögen: die zuverlässigste aller Erklärungen ist und bleibt die Dummheit der mittelalterlichen Menschen, soweit sie Urkunden- und Chronikenschreiber waren. Aber wie ist es möglich, dass sich die Quellenforschung in diese Sackgasse hineindrängen ließ? Diesem Schicksal musste sie verfallen, unrettbar, naturnotwendig. Und zwar aus dem einfachen Grunde, weil ihr Handeln von dem einzigen übermächtigen Triebe bestimmt war und noch ist, an echten Geschichtsquellen zu retten, was nur irgend zu retten ist. Da mit einer Methode des gesunden Menschenverstandes die Echtheit der Überlieferung heute nicht mehr bewiesen werden kann, da aber mit Todesangst noch an der Echtheit der mittelalterlichen Geschichte festgehalten werden muss, von den Fachleuten wenigstens, so ist jede Methode willkommen, die diese Echtheit von Neuem zu verbürgen scheint, und sei es die Methode des Nonsens. Eine köstliche Wagner-Anekdote berichtet Folgendes. Als die Gesellschaft sich in den schattigen Alleen des Parks erging, machte der Meister seinen Begleiter, einen gelehrten Naturforscher, auf eine zu Häupten einer Säule befindliche Glaskugel aufmerksam, die sonderbarerweise oben kalt und unten warm anzufühlen war. Der Naturforscher hielt ihm einen erläuternden Vortrag über Strahlenbrechung. Als er zu Ende war, habe Wagner lachend gesagt: »Fehlgeschossen, Herr Doktor! Ich habe einfach die Kugel umgedreht, sodass die von der Sonne erhitzte Seite nach unten kam.« Die Quellenforscher stehen auch vor der großen mittelalterlichen Geschichtskugel und erklären und interpretieren, was das Zeug hält, halten tiefsinnige Vorträge über psychische Strahlenbrechung der Vernunft bei mittelalterlichen Urkundenschreibern und merken gar nicht, dass auch diese Kugel gedreht ist, dass auch die mittelalterliche Geschichte, so wie sie vorliegt, keine unangetastete historische Realität darbietet, sondern ein Kunstprodukt der Fälschergenossenschaft vorstellt. Im vorliegenden Heft 3 liegt das Schwergewicht der Untersuchung auf der großen Fälschungsaktion selbst. Es wird Aufklärung gegeben über die Fälscherzentrale, den Zeitpunkt und die Urheber der universalen Fälschungsaktion. Erstes Kapitel: Rätsel der fränkischen Königsgeschichte. In diesem Kapitel betrachten wir nicht einzelne mittelalterliche Quellen für sich, um ihre Unechtheit an sich darzutun, sondern es werden verschiedene, scheinbar voneinander unabhängige Quellen nebeneinander gerückt, um sie von einem ganz bestimmten Gesichtspunkte aus zu betrachten. Wir wollen an einem Beispiel mehrfacher Buchführung aufzeigen, wie die Fälscherzunft im Bereiche der fränkischen Königsgeschichte unheilbare Bruchstellen nachträglich zu verkitten versucht hat. Unsere Stichproben werden den Beweis erbringen, dass die fränkische Königsgeschichte an wichtigen Punkten gefälscht sein muss, und zwar derart, dass fränkische Könige erdichtete Persönlichkeiten sind. Erstens: die Privilegien Benedikts des Dritten und Nikolaus des Ersten für Corby nach Jaffe Wattenbach, Seite 263. Ich schließe mich den Ausführungen von K. Vogt an, der sich in den Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung, Band 35, Seite 142 und folgende, mit den Merkwürdigkeiten dieser beiden Papstdiplome beschäftigt hat. Das erste Diplom für Corby, eine Papyrusurkunde Papst Benedikts des Dritten, ist datiert vom 7. Oktober 855, und zwar nach Regierungsjahren Kaiser Lothars des Ersten. Diese Datierung nach Lothar dem Ersten ist die erste Merkwürdigkeit der Urkunde, denn am genannten Tage, dem 7. Oktober, hat Lothar der Erste gar nicht mehr regiert. Er hatte abgedankt, war am 23. September in das Kloster Prüm eingetreten und bereits am 29. September gestorben. Wenn trotzdem in der päpstlichen Kanzlei noch am 7. Oktober nach seinen Regierungsjahren datiert wurde, so muss man annehmen, dass damals weder seine Abdankung noch sein Tod in Rom bekannt war. Gegen diese Annahme lässt sich vorläufig nichts einwenden. Nun erfahren wir aus der Urkunde Folgendes. Der Abt Odo von Corbi sei durch Vermittlung eines Abtes Anselm um Ausstellung von Privilegien beim Papste vorstellig geworden. Weiter wird erwähnt, dass sich für das Kloster beim Papste auch zwei Herrscher verwandt hätten, und zwar können darunter, wie Vogt dartut, nur Lothar I. und Ludwig II. Gemeint sein.